Am 30. August gab es im Gasthaus 25. April in Pjöngjang eine Geburtstagsfeier für die Teilnehmer des Kongresses, die während des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung ihren Geburtstag begingen.